Du sitzt mir gegenüber und ich sehe in dein Gesicht. Dich bedrückt doch etwas, doch ich weiß es nicht. Du sagst, es hätte doch keinen Sinn und keinen Zweck, heute noch zu leben, dieses Leben wäre ein Dreck. Und du meinst, es gibt nichts Gutes und nichts Schönes mehr. Kamerad, nun lass dir sagen, Kamerad, hör einmal her. Schön ist das Land, in dem wir leben, schön ist das Kind in deinem Arm, schön ist das Mädel, das ich liebe, sie hält mein Herz so warm, schön ist die Heide in der Sonne, unser Harz im tiefen Schnee, schön ist jeder Regenbogen, schön ist Konstanz am Bodensee. Und schön ist Kameradschaft, ist Gefühl und Freud dabei, schön sind frohe Kinderaugen, deutsche Menschen stolz und frei. Ich kann es gut verstehen, dass man so manchmal nicht mehr mag. Doch du darfst nicht unterliegen, dein Wille macht dich stark. Auch ich lieg mal am Boden und es freut mich gar nichts mehr. Doch gibt es Kameraden und eine Hoffnung kommt daher. Und seh ich in der Ferne gutes Zeichen, neuen Mut, so hebe mich tausend Hände und ich fühl mich wieder gut. Schön ist das Land, in dem wir leben, schön ist das Kind in deinem Arm, schön ist das Mädel, das ich liebe, sie hält mein Herz so warm, schön ist die Heide in der Sonne, unser Harz im tiefen Schnee, schön ist jeder Regenbogen, schön ist Konstanz am Bodensee. Und schön ist Kameradschaft, ist Gefühl und Freud dabei, schön sind frohe Kinderaugen, deutsche Menschen stolz und frei. Lieber Freund, Schluss mit dem Hader, richt dein Haupt nun wieder auf. Lache über kleine Sorgen, gib ihnen einfach doch den Lauf. Noch gibt es gute Zeichen und die Sonne wird leuchtend stehen. Und glücklich und erfüllt wirst du deinen Weg weitergehen. Dich einfach gehen lassen, Kamerad, das darfst du nicht. Denn nur mit Freud und Wille die Wand um uns je zerbricht. Schön ist das Land, in dem wir leben, schön ist das Kind in deinem Arm, schön ist das Mädel, das ich liebe, sie hält mein Herz so warm, schön ist die Heide in der Sonne, unser Harz im tiefen Schnee, schön ist jeder Regenbogen, schön ist Konstanz am Bodensee. Und schön ist Kameradschaft, ist Gefühl und Freud dabei, schön sind frohe Kinderaugen, deutsche Menschen stolz und frei. Und schön ist Kameradschaft, ist Gefühl und Freud dabei. Schön sind frohe Kinderaugen, deutsche Menschen stolz und frei.